Hebräer Kapitel 11, die Verse 8 bis 19. Wie kam es, dass Abraham den Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erdbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem ihm zugesagten Land nieder, auch wenn er dort zunächst nichts weiter war als ein Gast in einem fremden Land und zusammen mit Isaak und Jakob, dem Gott dasselbe Erbe in Aussicht gestellt hatte, in Zelten wohnte. Er erwartete auf die Stadt, die auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Wie kam es, dass Abraham noch in einem Alter, in dem man eigentlich nicht mehr Vater werden kann, die Kraft erhielt, mit seiner Frau Sarah, die selbst unfruchtbar war, ein Kind zu zeugen? Auch dafür war sein Glaube der Grund. Abraham war überzeugt, dass der, der ihm einen Sohn versprochen hatte, vertrauenswürdig ist. So stammt also von einem einzigen Mann, noch dazu von einem, dessen Zeugungskraft erloschen war, eine unermesslich große Nachkommenschaft ab, so unzählbar wie die Sterne am Himmel und der Sand am Ufer des Meeres. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen, denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Wenn sich aber jemand als Fremder und als Gast bezeichnet, gibt er damit zu verstehen, dass er nach einer Heimat Ausschau hält. Hätten unsere Vorväter dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, so hätten sie ja genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Nein, sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämte sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut. Um noch einmal auf Abraham zurückzukommen. Abraham brachte seinen Sohn Isaak als Opfer dar, wie Gott es, um ihn auf die Probe zu stellen, von ihm forderte. Aber hatten denn die Zusagen, die Gott ihm gemacht hatte, nicht alle mit Isaak zu tun? Hatte Gott nicht zu ihm gesagt, durch Isaak gebe ich dir die Nachkommenschaft, die ich dir versprochen habe? Wie kam es dann, dass Abraham trotzdem bereit war, ihm, seinen einzigen Sohn, zu opfern? Der Grund dafür war sein Glaube. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuerwecken. Und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückgebracht. Wir sind ja momentan in einer Predigtreihe mit dem Titel Glauben, Gottvertrauen in herausfordernden Situationen. Wir haben uns dabei in den letzten zwei Wochen schon zwei Männer aus dem Alten Testament angeschaut, Männer des Glaubens sozusagen, die durch wirklich herausfordernde Situationen gegangen sind. Der eine war Mose, vielleicht erinnert ihr euch vor zwei Wochen. Mose, der war ein Mann, der immer wieder an seinen Fähigkeiten und an den Fähigkeiten von Gott gezweifelt hat. Und der trotzdem erlebt hat, wie Gott ihn letztendlich wirklich befähigt hat, um das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Und der wirklich erlebt hat, wie Gott seinen Glauben immer weiter gestärkt hat. Der andere war Elia, ein Prophet von Gott, der Prophet des lebendigen Gottes, einer der einzigen, der zu seiner Zeit noch übrig war. Und er war eigentlich Zeit seines Lebens oder seines, während er so durch die Gegend zog und von Gott sprach, allein. Er war wirklich, hatte niemanden um sich und wurde sogar verfolgt, mit dem Tod bedroht. Und obwohl Gott durch ihn unfassbare Dinge getan hat, große Wunder, gab es Zeiten in Elias Leben, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Ein Mann Gottes, der irgendwann zu Gott sagt, Gott, ich kann nicht mehr. Eigentlich Ich möchte nicht mehr leben. Ich sehe keinen Sinn mehr in meinem Leben. Wer sich unter einen Strauch legt und sagt, Gott, lass mich bitte einfach sterben. Ich kann nicht mehr. Und dann sehen wir, wie Gott zu diesem Elia kommt und ihn wirklich ganz sanftmütig aufrichtet. Und heute wollen wir uns einen dritten Mann anschauen. Zufälligerweise auch ein Mann. Es gibt auch ganz viele Frauen hier in dem Kapitel. Ihr habt es schon gehört, es geht um Abraham. Sicherlich ist Abraham so einer, mit dem man das Wort Glaube direkt verknüpft. Abraham, der ist doch bestimmt ein Mann des Glaubens. Aber auch Abrahams Leben, das werden wir jetzt sehen, war wirklich herausfordernd. Und er hat ganz extreme Situationen durchlebt. Und sein Leben kann uns sicherlich ein großes Zeugnis sein. Wir wollen uns anhand von Hebräer 11, diesem Kapitel, eigentlich drei Situationen, drei Momente aus Abrahams Leben anschauen. Das ist einmal die Situation, dass er aus seiner Heimat gegangen ist, alles hinter sich gelassen hat. Dann das Problem mit dem Kind. Ihr kennt das, dass er kein Kind hatte. Und das dritte, dass er seinen Sohn schließlich opfern soll. Wir fangen vorne an. Der mutige Abraham, Vers 8. Wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Folgende Situation. Abraham, der wohnte in einer Stadt namens Ur. Ur lag in Mesopotamien, das ist das heutige Irak, so ungefähr. Und diese Stadt, die war wirklich mächtig. Das war eine große Stadt, kulturell und religiös, wirklich einflussreich. Und Abraham gehörte mit seiner Familie sicherlich nicht zu den ärmsten Leuten, sondern vermutlich gehobener Standard. Er hatte wahrscheinlich ein schönes Haus in dieser Stadt. Allerdings in dieser Stadt verehrte man nicht den lebendigen Gott, sondern den Mondgott Sin und seine Frau, die Mondgöttin. Also es war eine heidnische Stadt und so wuchs Abraham dort auf. Man könnte diese Stadt vielleicht sogar vergleichen wie mit München hier. Stellt euch vor, oder die meisten von euch kommen ja von hier, gehobener Standard, er gehörte zu der oberen Schicht, angekommen in der Gesellschaft. Seine ganze Familie lebte dort und ja, so lebte er dort 70 Jahre in einer großen, mächtigen Stadt. Und plötzlich kommt es zu einer Begegnung in Abrahams Leben, die sein ganzes Leben vollkommen über den Haufen wirft. Darüber lesen wir in 1. Mose 12, die Verse 1 bis 4. Dort spricht nämlich Gott zu ihm. Und wir wissen nicht genau, ob Abraham diesen Gott vorher schon kannte oder ob er vielleicht diesen Mondgott verehrte, wissen wir nicht. Zumindest sein Vater war wahrscheinlich nicht gläubig. Auf jeden Fall spricht Gott einfach so in sein Leben, als Abraham 70 Jahre alt ist. Und er sagt zu ihm, Abraham, verlass diese Heimat, verlass das Haus deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Lass alles hinter dir und zieh einmal los. Das Ziel kennst du noch nicht. Ich werde es dir noch irgendwann sagen. Eigentlich total irrsinnig. Also wer würde das machen? So. Zieh einfach mal los, ja? Sagt Gott zu Abraham. Abraham ist 70 Jahre alt. Er hat eine Frau, er hat Familie. Er ist angesehen in der Gesellschaft. Er hat ein schönes Haus. Und jetzt will Gott, dass er alles zurücklässt. Menschlich gesehen ist das totaler Schwachsinn. Aber irgendwie scheint diese Begegnung mit Gott Eindruck auf Abraham gemacht zu haben. Wir lesen einfach nur ganz trocken und Abraham verließ seine Heimat und er zog los. Und er zog nicht in eine große andere schöne Stadt und kaufte sich ein schönes Haus. Nein, Abraham landete schließlich in Kanaan. Kanaan, wenn Ur München ist, Grünwald, dann ist Kanaan vielleicht Mecklenburg-Vorpommern oder so. Also, ist sicherlich auch schön, aber da ist einfach nichts. Da ist nichts. Und er lebte dort als Nomade in Zelten, in einem Zelt zwischen ganz vielen fremden Völkern. Also wirklich totaler Abstieg. Und da bleibt eigentlich nur diese Frage, die auch der Text in Hebräer, im Hebräerbrief stellt, warum macht Abraham das? Wie kommt er dazu? Vers 8, der Grund dafür war sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem ihm zugesagten Land nieder, auch wenn er dort zunächst nichts weiter war als ein Gast in einem fremden Land und in Zelten wohnte. Zum Glück, also der Grund dafür war sein Glaube, steht hier. Das Kapitel 11 fängt ganz wunderbar an, es erklärt nämlich, was damit gemeint ist, mit diesem Satz. Der Grund dafür war sein Glaube. Im Kapitel 11, in Vers 1 lesen wir, was ist denn der Glaube? Der Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Der Glaube ist das Überzeugtsein von etwas, was man nicht sieht. Überzeugtsein bedeutet, okay, das hat wirklich Auswirkungen auf mein Leben. Das ist nicht so, ja, irgendwie, ich glaube, das Wetter wird schön, so, sondern überzeugt sein, das bedeutet, okay, es verändert mich, es verändert mein Leben, es verändert die Art und Weise, wie ich lebe. Ein Verkäufer muss ja überzeugt sein von seinem Produkt, sonst kann er es nicht verkaufen. Ein Sportler muss überzeugt sein von seiner Leistung oder der Leistung seiner Teamkollegen, sonst kann er sicherlich nicht in einem Wettkampf teilnehmen, wenn er nicht mal an seine eigene Leistung glaubt. Ganz anderes Beispiel, ein Baby. Ab einem gewissen Alter ist ein Baby überzeugt davon, dass es doch möglich sein muss, irgendwie auf zwei Beinen zu stehen. Und dann sehen wir, das ist wunderschön, ja, wie ein Baby immer wieder versucht, irgendwie aufzustehen, und es fällt immer wieder hin und es versucht wieder aufzustehen, weil da so eine Überzeugung ist, weil es sieht, die anderen können es auch. Natürlich ist der Glaube an Gott jetzt viel mehr als das Vertrauen eines Verkäufers in sein Produkt. Es geht ja beim Glauben an Gott wirklich um mein ganzes Leben, um alle Lebensbereiche. Wenn ich wirklich glaube, dass der Gott der Bibel existiert, so wie er sich hier zeigt in der Bibel, dann muss das Auswirkungen auf mein Leben haben. Und manchmal bedeutet das auch, dass man Mut braucht. Mut irgendwie, auch wenn man diesen Gott noch nicht ganz kennt, vielleicht noch fast nichts von dem kennt, oder wenn du zum ersten Mal von diesem Gott hörst, dann braucht es auch Mut, einen Glaubensschritt zu gehen. Und ich glaube, Abraham hatte ganz schön viel Mut, dass er da seine Heimat verlassen hat, dass er alles hinter sich gelassen hat. Seine ganze Familie, außer seine Frau und sein Neffe, der ist noch mit ihm gekommen. Und er war wirklich überzeugt, dieser unsichtbare Gott, der da zu ihm gesprochen hatte, der muss existieren. Der muss wirklich da sein, denn sonst hätte er das niemals gewagt, diesen großen Glaubensschritt als Nomade in ein Zelt zu gehen. Selbst zur damaligen Zeit war das nichts, was man sich wahrscheinlich so erträumt hat. Und wir lesen im Text, Abraham vertraute letztendlich darauf, dass Gott sein Versprechen ihm gegenüber wahrmachen würde. Das Versprechen, das lesen wir auch in 1. Mose 12, da spricht Gott zu Abraham, zieh in das Land, und er zeigt ihm dann, wo er hin soll, und sagt, dieses Land werde ich dir und deinem Nachkommen geben. Das ist das Versprechen von Gott an Abraham. Mehr weiß er nicht so wirklich. Und er vertraut darauf. Ist irgendwie bemerkenswert, Abrahams Mut. Aber Abraham war letztendlich auch nur ein Mensch, wie du und ich. Und deswegen wollen wir uns einen zweiten Punkt anschauen, eine zweite Situation in seinem Leben. Ich habe es mal genannt, der zweifelnde Abraham. Wenn Abraham so voller Vertrauen losgezogen ist, vielleicht war er auch so ein bisschen ja, Abenteuerlust dabei, er geht in das Land Kanaan, seine Frau kommt mit diesem Versprechen, Deine Nachkommen werden dieses Land erben. Es gibt allerdings ein Problem. Abraham ist 75 Jahre alt, als er in Kanaan ankommt. 75 Jahre alt und seine Frau schon über 60, so an die 65. Und beide haben keine Kinder. Seine Frau Sarah ist sogar unfruchtbar. Und jetzt ist das Problem, wer soll denn das Land erben? Es gibt keine Kinder, es gibt keine Nachkommen. Und trotzdem, die beiden, irgendwie vertrauen sie auf Gott. Sie vertrauen darauf, okay, wenn Gott das gesagt hat, er kann das auch schenken. Und dann leben sie dort in Kanaan. Und dann vergehen ein paar Wochen, dann vergehen ein paar Monate, dann vergeht ein Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre, 8 Jahre, 9 Jahre, 10 Jahre, die Uhr tickt, 11 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, 25 Jahre, nichts passiert. Nichts passiert. Sie haben immer noch kein Kind. Abraham ist 100 Jahre alt, seine Frau ist über 90. Und mit den Jahren, die so vergehen, kommen einfach unfassbare Zweifel bei den beiden auf. Am Anfang hatten sie geglaubt, ja, wir sind zwar schon alt, ist eigentlich unmöglich, jetzt noch ein Kind zu bekommen, aber wenn Gott das verspricht, dann kann er es machen. Und dann vergeht die Zeit, nichts passiert. Und da kommen Zweifel auf. Hört Gott mich überhaupt? Hat Gott mich vergessen? Hat Gott meine Gebete vergessen? Hat Gott seine Versprechen mir gegenüber vergessen? Warum handelt Gott nicht? Meint Gott es überhaupt gut mit mir? Warum haben wir immer noch kein Kind? Kennst du solche Zweifel? Kennt ihr solche Zweifel? Ich auf jeden Fall. Wenn ich für irgendwas bete, dann hoffe ich meistens, dass irgendwie sofort was passiert. Ja? Ich bete und denke mir so, ach, am besten, wenn ich meine Augen öffne, dann hat sich schon alles verändert. Wenn es ein paar Tage dauert, vielleicht eine Woche, ist das auch okay, denke ich mir. Aber wenn dann so Monate vergehen oder ein Jahr oder Jahre oder Jahrzehnte, ich bin jetzt noch nicht ganz so alt, aber ich bin mir sicher, einige sitzen hier, die beten seit Jahrzehnten für Sachen. Für Dinge, für Menschen, dass sie zum Glauben kommen, für Krankheiten, dass sie geheilt werden. Monate, Jahre, Jahrzehnte und nichts passiert. Und das ist wirklich, wirklich schwer. Und wir sehen das bei Abraham. Er hat letztendlich, er konnte daran nicht mehr glauben. Er hat so sehr, diese Zweifel haben so überhand genommen, dass er überhaupt nicht mehr glauben konnte, dass Gott dieses Versprechen erfüllt. Und Zweifel sind so eine Sache. Zweifel sind die, ich würde sagen, die Lieblingswaffe des Teufels, um uns wirklich unser Vertrauen in Gott so richtig zu durchbrechen, zu untergraben. Ja? Wir sehen es schon beim Sündenfall. Die erste Sünde, die auf dieser Welt von Menschen verübt wurde, da tritt Gott in Form, der Teufel in Form einer Schlange auf und er spricht zu Eva und auch zu Adam: Sollte Gott tatsächlich gesagt haben, dass ihr das nicht essen dürft? Meint Gott es tatsächlich gut mit euch? Will er euch nicht eigentlich nur diese Frucht vorenthalten? Zweifel. Und diese Zweifel tragen Frucht und irgendwann kommt es bei Adam und Eva dann zum Sündenfall. Und der Teufel will wirklich, er benutzt diese Zweifel, damit wir Gott nicht mehr vertrauen, damit wir uns in die Macht und in die Treue Gottes, dass wir daran nicht mehr glauben können. Und jetzt versteht mich nicht falsch, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man Zweifel hat. Also es ist sogar normal, als Christ Glaubenszweifel zu haben, würde ich sagen. Glaubenszweifel sind was ganz Normales, denn natürlich, der Teufel will nicht, dass wir auf Gott vertrauen. Und wenn wir auf Gott vertrauen, dann wird er alles dran setzen, dass er uns davon abbringt. Und deshalb ist es total normal, Zweifel zu haben. Es ist jetzt die Frage, wie geht man damit um? Und ich denke, das Beste, das sehen wir auch immer in der Bibel, wenn Menschen, die an Gott geglaubt haben, wenn sie dort Zweifel hatten, ganz oft in den Psalmen sehen wir das, wie David, der wirklich viel gezweifelt hat, was er gemacht hat, er hat diese Zweifel auch vor Gott gebracht. Und er hat wirklich auch Gott teilweise, wenn man so die Zahlen liest, er hat ihn vielleicht sogar angeschrien und er hat nicht verstanden, warum es ihm so schlecht geht, warum Gott nicht handelt, warum es seinen Feinden so gut geht. Und er hat diese Zweifel zu Gott gebracht. Und genau das ist es ja nicht, was der Teufel erreichen will. Er will genau das Gegenteil, dass wir eben weniger Zeit mit Gott verbringen. Und aus Gnade schenkt Gott es auch immer wieder dann, in solchen Situationen, wenn wir zweifeln, dass er uns oder Menschen in unserem Umfeld immer wieder zeigt, wie treu er ist. Und das ist wirklich ein Geschenk, dass er das immer wieder beweist. Und wir schauen jetzt einfach mal, man könnte jetzt sicherlich viele Geschichten erzählen, wo Gott es zeigt, aber wir schauen mal wieder auf Abraham und Sarah. Die beiden haben tatsächlich 25 Jahre lang gewartet, nichts ist passiert, sie haben immer noch kein Kind, Abraham ist 100 Jahre alt. Und dann spricht Gott nochmal zu den beiden und er sagt, ich lese mal aus Genesis 17, Gott sprach wieder zu Abraham. Abraham, du sollst deine Frau jetzt nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah, denn ich will sie segnen. Und ich will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen von ihr abstammen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte. Und er sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und Sarah, die 90-Jährige, sollte gebären, Abraham konnte nicht mehr daran glauben. Und dann lesen wir ein Kapitel weiter, Gott spricht zu Sarah und sagt, Sarah, in einem Jahr sollst du ein Kind haben. Und was macht Sarah? Sie lachte in ihrem Herzen und sie sprach, mein Mann ist viel zu alt und ich kann schon längst keine Kinder mehr gebären, ich habe noch nie ein Kind geboren. Aber Gott hat ja manchmal, das kennen wir alle so, ganz andere Zeitpläne als wir. Und es ist wahnsinnig, wie Gott diese Zweifel von Abraham und Sarah wirklich umkehrt und ihnen seine Treue beweist. In 1. Mose 21 lesen wir, und der Herr suchte Sarah heim, wie er verheißen hatte. Und der Herr handelte an Sarah, wie er geredet hatte. Sarah wurde schwanger und sie gebar dem Abraham einen Sohn in seinem hohen Alter, zu der Zeit, wie Gott es ihm verheißen hatte. Und Abraham gab seinem Sohn den Namen Isaak. Und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Wer es hört, der wird mir zulachen. Wer hätte das dem Abraham verkündet, dass Sarah Kinder stillt, dass ich ihm einen Sohn geboren habe, in seinem hohen Alter. Nachdem die beiden wirklich nur noch lachen konnten über Gottes Zusagen, es überhaupt nicht mehr glauben konnten, dann schenkt Gott ihnen einen Sohn. Nach 25 Jahren. Oder, ich meine, sie haben wahrscheinlich schon ihr Leben lang versucht, Kinder zu kriegen. Und dieser Sohn sagt Gott zu Abraham, du sollst ihn Isaak nennen. Isaak bedeutet, er bringt zum Lachen. Oder man könnte auch sagen, Gott bringt zum Lachen. Und ich finde es irgendwie genial, wie Gott auch Humor beweist und wie er wirklich diese Zweifel, dieses zweifelhafte Lachen hier umwandelt und sagt, nennt euren Sohn Isaak. Er bringt zum Lachen. Und dann sagt Sarah hier, ich kann mir vorstellen, wie sie, was für ein Grinsen sie auf dem Gesicht hatte, als sie mit 90 Jahren ein Kind stillt. Gott bringt mich zum Lachen. Und jeder, der mich lachen sieht, der wird auch lachen. Und er wird die Treue Gottes wirklich sehen. Und die beiden durften in ihrem hohen Alter tatsächlich lernen, Gott ist wirklich treu. Und wenn Gott was verspricht, dann hält er das. Egal wie sehr wir zweifeln, und es ist auch okay, wenn wir zweifeln, Gott verändert sich aber nicht. Gott ist wirklich treu. Und dann kommt es zur sicherlich extremsten Situation in Abrahams Leben. Wir lesen in den Versen 17 bis 19 davon, in Hebräer 11. um noch einmal auf Abraham zurückzukommen. Abraham brachte seinen Sohn Isaak als Opfer dar, wie Gott es, um ihn auf die Probe zu stellen, von ihm forderte. Aber hatten denn die Zusagen, die Gott ihm gemacht hatte, nicht alle mit Isaak zu tun? Hatte Gott nicht zu ihm gesagt, durch Isaak gebe ich dir Nachkommenschaft, die ich dir versprochen habe? Wie kam es dann, dass Abraham trotzdem bereit war, ihn, seinen einzigen Sohn, zu opfern? Der Grund dafür war sein Glaube. Endlich war Isaak geboren. Ein großes Wunder. Und alle haben sich gefreut. Und dann steht da, Gott spricht zu Abraham, Genesis 22, nach ein paar Jahren. Abraham, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bring ihn mir dort zum Opfer dar. Abraham soll Isaak opfern. Total absurd. Und es ist sicherlich so die extremste Situation, die sich Menschen überhaupt vorstellen können. Ich meine, ihr Eltern, ihr könnt es wahrscheinlich, für euch ist das noch viel krasser, wenn man eigene Kinder hat, ist es bestimmt nochmal viel unverständlicher. Wie kann Gott sowas fordern? Bring deinen Sohn zum Opfer dar, nachdem Gott doch endlich diesen Sohn geschenkt hat. Und generell das Opfer. Ich meine, in der Geschichte lesen wir zum Glück, dass Gott auf keinen Fall zulassen würde, dass Abraham tatsächlich seinen Sohn opfert. Wir lesen sogar in der Bibel, Gott hasst es absolut, wenn Menschen oder vor allem Kinder geopfert wurden. Das wurde in manchen Kulturen damals gemacht. Gott hasst es. Und Gott hätte das niemals zugelassen, denn er hat ja tatsächlich versprochen, durch Isaak sollen oder mit Isaak sollen wirklich, er soll zu Nationen werden. Unzählbare Nachkommen sollen von ihm abstammen. Allerdings prüft Gott hier tatsächlich noch fast ein letztes Mal Abrahams Gehorsam. Abraham ist schon über 110 Jahre alt und er sagt, das Beste, was du hast, darauf, wo du dein Leben lang drauf gewartet hast, das nimm jetzt und opfere es mir. Und er prüft im Grunde, wird Abraham auf ihn vertrauen? Wird Abraham darauf vertrauen, dass Gott gesagt hat, Isaak, durch ihn werde ich wirklich, ich werde ihn zu großen Völkern machen? Und die Antwort ist verblüffenderweise ja. Abraham war sich so sicher am Ende seines Lebens, dass Gott wirklich treu ist und dass er das, was er versprochen hat, auch einhalten wird, dass er sich tatsächlich dachte, wird hier geschrieben, wenn Gott gesagt hat, Isaak soll zu großen Völkern werden und er jetzt sagt, ich soll ihn opfern, dann wird er ihn halt von den Toten auferwecken. Kein Problem. Abraham vertraute einfach vollkommen auf Gott. Und wir lesen dann Gottes Antwort darauf. Gott spricht zu Abraham nach dieser Situation, also er hindert dann auf jeden Fall Abraham daran, seinen Sohn zu opfern. Und er spricht dann zu Abraham, Abraham, ich habe mir selbst geschworen, weil du dies getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig vermehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen, also soll seine Feinde besiegen. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Abraham, der große Glaubensheld, er gehorchte. Wieder ein Aber. Aber. Und damit kommen wir eigentlich zum letzten Punkt. Abraham gehorchte, er war wirklich von der Treue Gottes vollkommen überzeugt. Aber letztendlich Vers 13, sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, also Abraham und Mose und Elia und Isaak und Jakob und wie sie alle heißen, sie alle haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut. Obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch überhaupt nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen. Denn sie waren nur Fremde und Gäste auf dieser Erde. Letztendlich hat Abraham die ganze Erfüllung nicht erlebt. Er hat zwar auf Gott vertraut, aber das Land hat er nicht eingenommen. Er hat auch nicht erlebt, wie sein Sohn oder sein Enkel das Land einnimmt. Nein, am Ende seines Lebens gehörte Abraham ein winziges Stück von Kanaan. Und dieses winzige Stück, es war nur die Grabstätte für sich und seine Frau. Mehr nicht. Und er hatte auch keine unzählbaren Nachkommen zum Zeitpunkt seines Todes. Er hatte ein paar Söhne, er hatte auch ein paar Enkel, aber unzählbar. Und dann steht hier, dennoch vertraute er auf Gott. Und er war sich sicher, wenn Gott versprochen hat, dann wird er auch handeln. Er wird es auch tun. Und in diesem Glauben ist er letztendlich gestorben. Er hat es nicht miterlebt. Und wir lesen in der Bibel, auch sind Isaak und Jakob in diesem Glauben gestorben. Sie haben es nicht erlebt. Auch ein Mose, von dem wir vor 2 Wochen gehört haben, ja, Gott sagt, Mose, du sollst mein Volk aus Ägypten führen, in das verheißene Land will ich es bringen. Und Mose führt das Volk tatsächlich aus Ägypten, er führt es 40 Jahre durch die Wüste. Und dann, als er das verheißene Land vor sich liegen sieht, dann stirbt er. Er darf es nicht betreten. Auch ein Josua, ein David, all die großen Leute, sie haben letztendlich die Erfüllung der Verheißung Gottes nicht erlebt. Sie sind im Glauben daran gestorben. Und weltlich gesprochen kann man jetzt sagen, ja, was bringt es denen denn? Sie haben irgendwie auf Gott vertraut und sind doch alle gestorben. Das hat sich irgendwie nicht bewahrheitet in ihrem Leben. Aber sie alle haben wirklich im Kleinen, und es waren gar nicht so kleine Dinge in Abrahams Leben, sie haben gelernt, okay, Gott ist im Kleinen treu. Und wenn Gott im Kleinen treu ist, dann ist er auch im Großen treu. Und wenn Gott verspricht, ich werde das Land dir schenken und ich werde deine Nachkommen unzählbar machen, dann wird es auch so sein, dachten sie sich. Am Ende des Kapitels Hebräer 11 steht folgender Text. Hebräer 11, 39 bis 12, Vers 2. Ihnen allen, diesen Leuten, stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt. Gott hat für unsere Zeit etwas vorgesehen, was besser ist als alles Frühere. Und deshalb können sie auch erst zusammen mit uns die Vollkommenheit erreichen. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Und deshalb, schreibt der Autor des Briefes, wollen auch wir, wie Läufer in einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens. Mit anderen Worten, der, der uns den Glauben schenkt. Und derjenige, der uns schon ans Ziel vorausgegangen ist. Und das ist im Grunde, hier wird erklärt, das ist das Wunder der fortschreitenden Offenbarung letztendlich. Abraham wusste gar nicht so viel von Gott, der hatte ja auch keine Bibel, wo er so viel nachlesen kann von Gott. Gott hat zu ihm gesprochen und er hat ihm gesagt, Abraham, ich werde treu sein. Das hat er ihm immer wieder gesagt, ich bin treu, ich schenke dir Nachkommen und ich schenke deinen Nachkommen dieses Land. Und mit den nachfolgenden Jahren hat Gott immer wieder mehr von sich und seiner Verheißung letztendlich preisgegeben. Und wir können heute im Rückblick sehen, okay, Gott war wirklich treu. In Jesus Christus hat sich und wird sich diese Verheißung an Abraham, auch die Verheißung schon an Adam und Eva, da gibt es die auch schon, die hat sich und wird sich in Jesus Christus erfüllen. Denn viele Jahrhunderte nach Abrahams Tod hat tatsächlich jemand seinen Sohn geopfert, an übrigens genau der gleichen Stelle, an der Abraham seinen Sohn opfern sollte. Genau der gleiche Ort, dort opferte Gott selbst seinen Sohn, Jesus Christus. Und er opferte ihn für dich und mich, damit wir leben können, obwohl wir den Tod verdienen. Und wir lesen im Neuen Testament, Jesus Christus ist tatsächlich der eine Nachkomme, der verheißen wurde, der eine Nachkomme, durch den alle Völker der Erde gesegnet sind. Und durch den die Macht des Feindes, die Macht der Sünde und des Todes tatsächlich besiegt wurde. In Jesus Christus hat sich das erfüllt. Und dann schreibt auch Paulus, und alle, die an diesen Jesus Christus glauben, sind letztendlich die Nachkommen Abrahams. Von allen Völkern und Nationen, unzählbar wie der Sand am Meer. In Jesus Christus hat sich das erfüllt. Und gleichzeitig steht ja auch noch was aus. Jesu Kommen auf diese Erde ist auch verknüpft mit einer Verheißung. Und Hebräer 11 schreibt davon, dass schon Abraham diese Verheißung gehabt hat. Nämlich die Verheißung, dass Gott eine himmlische Stadt gebaut hat. Und diese Stadt, so heißt es im Neuen Testament, in dieser Stadt wohnt Gott selbst. Er wohnt mitten in dieser himmlischen Stadt und er hat sie gebaut für all seine Kinder. Und in dieser Stadt gibt es kein Leid mehr, in dieser Stadt gibt es keinen Tod, in dieser Stadt gibt es keine Sünde, in dieser Stadt gibt es keine Zweifel an der Macht Gottes, in dieser Stadt gibt es keine Krankheit, es gibt Friede, Freude und Ruhe in Ewigkeit. Frieden. In dieser Stadt, wer dort ist, dem fehlt es an nichts. Es wird gesagt, Abraham war Zeit seines Lebens ein Fremder auf dieser Welt und er war ein Gast. Tatsächlich hat er sein Leben lang wirklich als Fremder unter verschiedenen Völkern gewohnt. Und Petrus schreibt im ersten Petrusbrief an Christen und er sagt, auch ihr seid Fremde und Gäste auf dieser Welt. Es gibt hier keine Heimat für euch. Es gibt nicht den Ort auf dieser Erde, an dem wir wirklich ankommen, an dem wir wirklich das haben, all das, was wir brauchen. Das gibt es hier nicht. Aber, und das ist so wunderbar, das ist eine Verheißung, die gilt für alle, die an Jesus glauben, Gott hat eine Stadt gebaut. Die hat er für Abraham gebaut und für alle seine Kinder, alle, die an Jesus Christus glauben. Und wenn Jesus wiederkommen wird, ein zweites Mal, dann wird er all seine Kinder mit sich nehmen in diese Stadt. Und dann werden wir dort wohnen und wir werden endlich zu Hause ankommen. Das ist die Verheißung, auf die wir warten. Denn Jesus ist ja schon gekommen, aber er kommt ein zweites Mal. Und auf diese Verheißung hat schon Abraham gewartet. Er ist im Glauben daran gestorben. Mose ist im Glauben daran gestorben. David ist im Glauben daran gestorben. Elia ist im Glauben daran gestorben. Die Apostel sind im Glauben daran gestorben. Die Reformatoren vor 500 Jahren sind im Glauben daran gestorben. Und ich bin mir sicher, viele von unseren Eltern, Großeltern, Freunden, die nicht mehr hier auf der Erde sind, sind im Glauben daran gestorben, dass es diese Stadt gibt und dass wir einmal in Ewigkeit mit Gott dort leben dürfen. Und so können auch wir heute, die wir noch leben, tatsächlich mutig darauf vertrauen, im Kleinen und im Großen, in dieser großen Verheißung. Gott ist tatsächlich treu und wenn er etwas verspricht, er wird es halten. Und was wir auch lernen können aus Abrahams Leben ist, Zweifel sind völlig normal. Es gibt, glaube ich, keinen Mann, keine Frau in der Bibel, die nicht, jetzt mal abgesehen von Jesus Christus, die nicht gezweifelt hat an der Macht Gottes. Die nicht gezweifelt hat, ob Gott sie vielleicht vergessen hat, ob Gott sie tatsächlich für ihre Aufgaben befähigen kann. Und wir dürfen mit diesen Zweifeln zu Gott kommen, aber auch wissen, Gott ändert sich nicht. Gott vergisst nicht, Gott ändert nicht seine Meinung, er sagt nicht, jetzt liebe ich dich, morgen liebe ich dich nicht mehr, weil du irgendwie eine ganz schlimme Sünde begangen hast. Nein, Gott ist treu, er ist vertrauenswürdig und er ist gnädig. Und wir können immer wieder zu ihm kommen, auch wenn wir denken, eigentlich hätten wir es nicht verdient. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir sind so dankbar für das Zeugnis von Abraham. Ein Mann wie, ein Mensch wie wir, der viele Fehler in seinem Leben gemacht hat, der viel gesündigt hat, der viel gezweifelt hat und den du tatsächlich aus Gnade, den du ein Versprechen gegeben hast. Du hast dich ihm vollkommen aus Gnade, einfach hast du in sein Leben gesprochen, du hast dich ihm offenbart, so wie du es auch uns, mit uns getan hast. Einfach nur aus Gnade und Liebe, nicht weil wir es verdient hätten. Und Herr, Abraham durfte immer wieder erleben, du bist tatsächlich treu, im Kleinen und im Großen. Und er hat so sehr darauf vertraut, dass er im Vertrauen daran auch letztendlich gestorben ist, ohne es zu erleben. Und wir sind dankbar für all die vielen unzählbaren Menschen, die wir tatsächlich persönlich kennen, von denen wir in Büchern lesen, von denen wir auch in der Bibel lesen, die auch auf dich vertraut haben und die gestorben sind. Und wir dürfen wissen, einmal, wenn du wiederkommst, Herr, dann werden wir alle zusammen, die noch leben und die schon gestorben sind, alle zusammen in die Stadt einziehen dürfen. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns wirklich dieses Vertrauen tagtäglich gibst. Wir zweifeln so oft an dir. Bitte schenk du das und sei uns gnädig, dass wir wirklich darauf vertrauen, dass wir auch wieder zielstrebig mit dem Ziel vor Augen leben können, dass du einmal wiederkommst. Lass uns das nicht vergessen, Herr. Du meinst es gut mit uns und wir können eigentlich nur Danke sagen, mehr nicht. Danke, dass du treu bist, Vater. Amen.